Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. In den letzten Jahren, ich möchte fast sagen, in den letzten 10 Jahren, ist eine völlig neue Klasse von Wettervorhersagen entstanden. Also man traut ja sowieso kaum dem meteorologischen Bericht des Vorabends jeweils, ob das Wetter dann auch noch wirklich so wird. Also im Zweifel lieber einen Regenschirm mehr mitnehmen. Nee, von dem Wetter rede ich gar nicht, sondern von dem sogenannten Space Weather, dem Wetter im Weltraum. Das hat nämlich immer mehr und mehr Bedeutung gewonnen, je mehr und mehr Sonden und Satelliten im Weltraum existieren, die ja teilweise auch ganz kommerzielle, also wirtschaftliche Bedeutung haben. Umso wichtiger wird es herauszufinden, ob da draußen irgendwelche Stürme stattfinden. Und die Stürme finden statt. Denn da passiert offensichtlich ein Energietransport von der Sonne zur Erde und sogar weit über die Erdbahn hinaus. Da scheint sich etwas auszubreiten, immer dann, wenn die Sonne also richtig anfängt auszubrechen, das uns Menschen also ganz massiv beeinflussen kann. Jetzt nicht esoterisch, da will ich nicht mit hin. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr Schicksal davon abhängt, wie die Sonne bläst oder nicht, sondern da geht es darum, dass der Funkverkehr gestört wird, da entstehen wunderbare Leuchterscheinungen am Himmel, Stichwort Nordlicht, und manchmal gerade die nordamerikanischen die Nordamerikaner müssen damit rechnen, dass ab und zu mal diese Energie der Sonne, diese gerichtete Energie der Sonne, wirklich auf das Erdmagnetfeld draufbrettert und dabei solche Ströme induziert, dass bei denen die Transformatoren durchbrennen. Was passiert da? Was passiert von der Sonne? Was spielt sich da ab zwischen Erde und Sonne? Was für ein Zeug kommt denn da? Nun, es steht alles unter dem Begriff des sogenannten Sonnenwinds. Deswegen ist das Thema heute, was ist der Sonnenwind? Also der Sonnenwind, das ist eine Geschichte, die natürlich auch wieder, wie fast immer bei Alpha Centauri, was mit uns zu tun hat, also mit unserer Existenz hier, aber auch mit dem Schutz des ganzen Sonnensystems vor dem Rest des Universums. Beginnen wir mal mit der Sonne. Was ist die Sonne? Nun, die Sonne ist ein großer Gasball. In diesem Gasball im Innern verschmelzen Protonen zu Helium und dabei wird wahnsinnig viel Energie frei. Zunächst einmal wird die Strahlung übertragen durch Diffusion. Das heißt, die Photonen stoßen an Elektronen, dabei verlieren sie ein bisschen Energie. Aus der Gammastrahlung wird Röntgenstrahlung, aus der Röntgenstrahlung wird UV-Strahlung und so weiter. Das ist im Innersten, den innersten 30% der Sonne spielt sich das ab. Und dann wird der Strahlungsprozess, der Strahlungsdiffusionsprozess ist nicht mehr effektiv genug, es kommt zur Krise. Sie kennen das alle, die sich schon mal eine Spaghetti-Soße haben überkochen lassen. Irgendwann, ja, reicht es nicht mehr, die Wärme kann nicht mehr gehalten werden, sondern das Zeug fängt an rauszuspritzen und die Konvektion setzt ein. Konvektion heißt, heißes Material steigt nach oben und kaltes Material, das hat sich nämlich abgekühlt, das heiße Material, kühlt sich langsam ab und dabei wird Energie nach außen abgestrahlt. Auf dem Bild hier sehen Sie nun die Sonne. Und zwar in einer Art und Weise, wie Sie sie nie sehen können, nämlich in der Röntgenstrahlung. Die hellen Bereiche der Sonne, das sind Bereiche, in denen Röntgenstrahlung entsteht, dadurch, dass Energie freigesetzt wird durch die Konvektion. Die dunklen Teile sehen Sie, da passiert überhaupt nichts. Also, da kommt keine Röntgenstrahlung raus, denn die Oberfläche der Sonne ist im Wesentlichen 6000 Grad heiß. Und das, was Sie hier sehen, sind die Hotspots. Das heiße Material, was da entsteht bei der Wechselwirkung von Magnetfeldern miteinander. Auf dem Bild ließ sich also gut erkennen, wie die Sonne das ganze Zeug rausspritzt. Magnetfelder spielen eine Rolle, das heiße Gas. Wie heiß ist die Oberfläche? 6000 Grad. Aber um diese relativ heiße Oberfläche, also für einen Astronomen sind jetzt 6000 Grad nicht so viel, um diese Oberfläche der Sonne mit 6000 Grad gibt es eine Corona, das koronale Gas. Und dieses koronale Gas ist 2 Millionen Grad heiß. Ist viel dünner natürlich als das Material, das die Sonnenoberfläche bildet. Und dieses koronale Gas, das kann nun, wenn die magnetischen Feldlinien offen sind, also Feldlinien, die sich mit dem interplanetaren Magnetfeld verbunden haben, praktisch wie ein großes Eisenbahnschienennetz verbunden haben, kann das koronale Gas abströmen und in den interplanetaren Raum hineindringen. Also, es gibt natürlich auch koronales Gas, da sind die Magnetfeldlinien gekrümmt. Also die kommen aus der Oberfläche der Sonne raus und schließen sich auf der Oberfläche der Sonne wieder. Dann kommt das Gas raus, wusch, und fällt wieder runter. Das ist für uns uninteressant. Was wir wollen, sind die offenen Feldlinien. Und diese offenen magnetischen Feldlinien, da die Sonne sich ja dreht, das ganze Ding dreht sich ja, diese magnetischen Feldlinien, das wird praktisch wie bei einem großen Rasensprenger, ja, der sich also dreht und dabei das Wasser herumschleudert, so schleudert die Sonne ihre magnetischen Feldlinien herum und entlang der magnetischen Feldlinien strömt nun das koronale Gas ab. Und dieses expandierende koronale Gas, das ist der Sonnenwind. Ja, nun, wir merken hier relativ wenig. Warum? Weil die Erde ein Magnetfeld hat und das koronale Gas, also der Sonnenwind, brettert auf das Magnetfeld auf. Die geladenen Teilchen kommen über das Magnetfeld nicht drüber, pressen das Magnetfeld an der Vorderseite der Erde zusammen und nach hinten verziehen sie es. Praktisch hier, wie wenn jemand, hier Tour de France, ne? Wenn jemand beim Zeitfahren ist, die haben ja diese langen Helme auf, die nach hinten sich zu einem Tropfen praktisch verjüngen. Warum? Wenig Widerstand. So erzeugt der Sonnenwind also eine Magnetosphäre der Erde, die sich nach hinten hin ausstreckt und dabei immer weniger und weniger Widerstand dem Sonnenwind entgegen. Wie schnell ist der Sonnenwind? Naja, im Mittel hat er so 400 Kilometer pro Sekunde. Also wirklich Power. Es gibt aber auch Phasen, und zwar dann, wenn die Sonne ausbricht, da hat der Sonnenwind 900 Kilometer pro Sekunde. Mein lieber Scholli, gibt allerdings auch ruhige Phasen, da hat er nur 300 Kilometer pro Sekunde. Der Sonnenwind, das sind Protonen. Also geladene, schwere geladene Teilchen. So ungefähr 7 Protonen pro Kubikzentimeter. Und die hämmern nun nicht nur auf die Erdmagnetosphäre, die hämmern natürlich auch in die Bereiche weit jenseits der Erdumlaufbahn. Zum Beispiel auf den Jupiter. Der Jupiter hat ja eine riesengroße Magnetosphäre. Also das ist jetzt die größte magnetische Struktur in unserem Sonnensystem überhaupt, ist die Magnetosphäre des Jupiter. Der wird angeblasen von diesem Sonnenwind und es entstehen eben auch Nordlichter wie bei uns. Es entstehen ziemlich große, starke Leuchterscheinungen. Und sogar einer der Monde, Io, läuft also durch das Magnetfeld des Jupiter durch. Und, Sie erinnern sich, Lorentzkraft, ja, also die Kraft, die entsteht, wenn ein Teilchen, ein geladenes Teilchen oder ein Leiter sich senkrecht zu einem Magnetfeld bewegt, dann entsteht eine Kraft, die Lorentzkraft, die steht senkrecht auf der Geschwindigkeit und Magnetfeld. Und diese Kraft, die knetet den Io durch. Und das ist keine Schwerkraft, sondern das ist eine elektromagnetische Kraft, die heizt ihn auf. Und deswegen gibt es auf Io zum Beispiel heute noch sichtbare Vulkane. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich war ja beim Sonnenwind. Also der Sonnenwind breitet sich in das Sonnensystem aus. Weit. Das heißt, die Sonne bläst einen Riesenwind. So, jetzt haben 1993 zwei Sonden, Voyager 1 und 2, zum ersten Mal, die sind also da schon 50 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt gewesen. Also nochmal, eine astronomische Einheit ist der Abstand Erde-Sonne. 150 Millionen Kilometer ist ein AU. Die sind also 50 Mal so weit schon weg gewesen. Und die haben nun da draußen etwas gemessen, nämlich relativ niederfrequente Radiostrahlung. 3 Kilohertz Strahlung. Wo kommt die her? Idee, sie kommt vom Rand, von dem Rand, den der Sonnenwind, ja, von dem Rand der Blase, den der Sonnenwind aufgeblasen hat. Ja? Also, der Sonnenwind strebt nach außen mit den entsprechenden Geschwindigkeiten, er wird immer dünner nach draußen, das heißt, der Druck geht in die Knie. Ja? Denn der Druck hat ja was damit zu tun, wie viele Teilchen mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach außen drücken. Nun geht die Teilchenanzahl nach unten, das heißt, der Druck lässt nach. Aber gleichzeitig gibt es ja den Druck des interstellaren Mediums, also des Materials, das um die Sterne herum ist. So, das heißt, irgendwann sind die beiden Drücke gleich groß. Und was passiert jetzt mit dem Sonnenwind? Der Sonnenwind wird abgebremst. Von 400 Kilometer pro Sekunde auf mickrige 20 Kilometer pro Sekunde. Dieses Abbremsen passiert allerdings nicht so, wie ich das eben gemacht habe. Dieses richtige Abbremsen, wie so ein Sliding Horse, also wirklich so ein Abbremsen von der Scheune. Nee, sondern das geht so, schlagartig. Da entsteht eine Schockwelle. Die entsteht übrigens auch, wenn ein Flugzeug zum Beispiel mit Geschwindigkeiten fliegt, oberhalb der Schallgeschwindigkeit. Dann kann dieses Flugzeug sich dem Medium nämlich nicht mehr schnell genug mitteilen, sondern das Medium wird geschockt durch den Beweger, der schneller ist als die mittlere Informationstransportgeschwindigkeit, die in dem Fall der Luft Schallgeschwindigkeit ist. Das Gleiche passiert natürlich auch im interstellaren Raum. Da ist die Schallgeschwindigkeit in der Größe von 20 Kilometer pro Sekunde und der Sonnenwind ist also eine Überschallströmung und es entsteht eine Stoßwelle, ein Schock. Und was für ein Schock. Und in dieser Grenzregion der Heliosphäre, das ist praktisch der Raum, den die Sonne um sich herum freigeblasen hat in ihren 4,5 Milliarden Jahren, an dieser Grenzschicht, da werden Teilchen beschleunigt, ja? Das heißt also, der Übergang von 400 Kilometer pro Sekunde auf 20 Kilometer pro Sekunde ist eine relativ schmale Schicht. Und in dieser schmalen Schicht werden Teilchen beschleunigt, werden Elektronen beschleunigt. Wenn man Elektronen beschleunigt, dann fangen die an zu strahlen. So, und aus der Messung von Voyager, von 1993, von den beiden Voyager-Sonden, konnte man nun Folgendes ausrechnen. 13 Monate bevor diese Strahlung entstand, gab es auf der Sonne einen Sturm. Das heißt, der Sonnensturm, das heißt eine Veränderung in der Dichte des Sonnenwindes, brauchte 13 Monate von der Sonne bis hin zum Rand der Heliosphäre. Ja? Dann kam die Strahlung zurück, da wurden Teilchen beschleunigt und diese Strahlung hat sich natürlich überall hin ausgebreitet und die konnte nun von den beiden Voyager-Sonnen aufgenommen werden. Wir wissen also heute, die Heliopause, also die Grenzschicht der Heliosphäre, dieser Blase, ist ungefähr bei 110 bis 150 astronomischen Einheiten. Diese Entfernung wird von den beiden Voyager-Sonden im Jahr 2015 ungefähr erreicht werden. Das heißt mit anderen Worten, diese beiden Sonden, die also wirklich zu den Vertretern der Menschheit gehören, die eines Tages mal irgendwo im Universum vielleicht anderen Vertretern mitteilen werden, hier, wir sind hier, die haben das Sonnensystem de facto noch gar nicht verlassen. Die sind zwar schon Ewigkeiten unterwegs, aber die sind immer noch im Einflussbereich der Sonne, obwohl da draußen schon nichts mehr ist, denn der Pluto, jetzt hier der äußerste Planet, der ist bei 40 astronomischen Einheiten. Wir sind also schon JWD, ganz weit draußen im Sonnensystem und trotzdem können wir daraus noch was messen. Also der Sonnenwind ist das koronale Gas der Sonne. Dieser Sonnenwind geht bis mindestens 100, möglicherweise 150 astronomische Einheiten hinaus und hat einen riesengroßen Bereich um die Sonne freigeblasen. Jetzt hatte ich ja schon erzählt von den Magnetosphären der Erde, Magnetosphäre des Jupiter, alles solche Schutzschilde, denn letztlich sind diese Magnetosphären dafür verantwortlich, dass diese Teilchen des Sonnenwindes nicht direkt auf die Oberfläche brettern. Und das hätte natürlich verheerende Auswirkungen für uns, also wenn wir hier ständig mit massiven Protonenschauern zu kämpfen hätten. Nein, deswegen Schutzwirkung durch die Magnetfelder, weil die geladenen Teilchen sich nicht senkrecht zu den Magnetfeldern bewegen können. Die große Frage, die sich heute stellt in der Sonnenwindforschung, ist natürlich neben dem Space Weather Forecast, man will ja wissen, woher der Wind weht, also weht die Sonne stark, weht der Sonnenwind stark oder nicht so stark. Die große Frage, die sich heute stellt, ist diese Blase um die Sonne herum auch eine solche Magnetosphäre, wie man sie kennt bei der Erde, die dadurch entsteht, dass der Sonnenwind die Erde eben anbläst. Denn wenn im interstellaren Medium auch ein Magnetfeld existiert, und da können wir heute ziemlich sicher sein, dann erzeugt der Sonnenwind um uns herum, dadurch, dass die Sonne sich bewegt durch das interstellare Medium uns also anströmt, dann haben wir eine große Magnetosphäre um das gesamte Sonnensystem herum. Was für Konsequenzen hat das? Nun, das hat die Konsequenz, dass natürlich auch die kosmische Strahlung, das sind ebenfalls Protonen im Wesentlichen, allerdings hochenergetische Protonen, nicht einfach sich tief in das Sonnensystem eindringen kann, sondern ebenfalls abgelenkt wird. Gab es zum Beispiel einige Rechnungen vor etlichen Jahren, die gefragt haben, wenn das Sonnensystem nun durch eine Molekülwolke flöge mit hoher Dichte und die Grenze der Heliopause, also die Grenze der Heliosphäre, nämlich die Innenkante dieser Blase, würde innerhalb der Erdbahn sein, wie würde sich dann der Anteil der kosmischen Strahlung auf der Erde verändern? Das wäre ziemlich drastisch. Wir würden es also merken, das heißt, man kann heute in den Sedimenten nachschauen, ist die Sonne mit dem Sonnensystem schon mal jemals durch eine große Molekülwolke geflogen? In 4,5 Milliarden Jahren. Und was glauben Sie? Na, was glauben Sie? Raten Sie mal. Nach dem, was wir heute wissen, ist der Sonne das noch nie passiert. Noch nie. Das heißt, aus der Erforschung des Sonnenwindes wissen wir heute, dass wir das Sonnensystem in einer außerordentlich ruhigen und angenehmen Lage seit 4,5 Milliarden Jahren um das Zentrum der Milchstraße uns ziehen. Ich finde, das ist eine gute Wettervorhersage.